Und hier der Mann mit den vier Buchstaben. Pascal Feers! My main concern is, do you like bass? Like bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Like motherfucking bass in your motherfucking face. You know what I'm saying? Bass in your face. If you like boom, boom, bass, let me hear ya. On count of three, do you like bass? One, two, three. Let's do it again. When I say do you like bass, I want you to say hell, mother. Fuck it, yeah. Ich höre überhaupt nichts. Ist überhaupt noch jemand da? Schönen guten Abend. XXL Club Night und ihr seid immer noch da, hoffe ich doch, oder? Oh, gute Stimmung, sehr gute Stimmung, yeah. Ja, mittlerweile ist auch Chris Liebing eingetroffen. Ja, so wollen wir das hören. euch. Dass das immer Spaß macht bei euch. Ich danke für den netten Besuch. Und eines sei noch gesagt, auf das die Club Night ewig geht. Also viel Spaß!